pass auf Bullen auf, ich bin nervös. Kripus in Zivil, oh Mann, ich bin nervös. Wieder nicht der Langsuff, ich geb mir Biss. Alles wird zu viel, langsam, ich werd nervös. Alles nur für Money, Money. Fokus nur auf Money, Money. Risiko für Money, Money. Alles nur für Money, Miro guckt die Nerven, wenn nervös, ja nur für Money. Deshalb stürm ich Flügel, ich dribbel wie Leroy Sané. Miro guck, ich träume von Häuser in Rio, Brasil. Kuto guck, das Leben ist teuer, doch mach mich stabil. Miro, doch denk immer noch daran, ja, was wir früher waren. Mit Tüten in Taschen und mit der U-Bahn fahren. Window shopper, wenn wir am Kudamm waren. Kein Geld für Gucci, doch heute Bubble Time. Sorgen für Sorgen, denn es geht immer nur um Material. Lila Scheine, da hab ich den Metall. Risiko nur für Geld haben. Mein Leben war Film, guck ich trag Narben. Negro, Film, musste schnell überfallen. Einbruch, Typico, Jejo, Kristall. Yeah, wir mussten jagen für Designer. Negro, und mussten rennen, wenn Polizei kam, Pluto. Nervös, nur für Money. Nervös, nur für Money. Negro, dicke Hände, klingelte Othello. Psycho, Film nach für Nacht, nur für Peso. Heute Ketten um mein Hals wie bei Django. Bretter, Berlin, UK, Fredo. Pass auf Bullen auf, ich bin nervös. Kripus in Zivil, oh Mann, ich bin nervös. Wieder nicht der Langsuff, ich geb mir Biss. Alles wird zu viel, langsam, ich werd nervös. Alles nur für Money, Money. Fokus nur auf Money, Money. Risiko für Money, Money. Alles nur für Money. Yo, I'm chasing this money, the paper pound. But now I got your roles, I'm chasing down. On both up blocks, I know my way around. That's how they get touched when they're playing round. Yeah, they know me in London, know me in Germany. It's loving the bang, man. In New York, they heard of me, take risks for this money. I never done a burglary, was whipping the mummies. If she knew, she would've murdered me. Yeah, I just bought a crib, I paid for it clean. So them little pigs can't take it from me. A myriad 1500 paid for these jeans. You wouldn't even thought I was staying with fiends. Still, I'm chasing this money. And no nigga out here can take this shit from me. Phone up lil broski, like tape it up on me. Drippin' in carrots on planes with my bunny. Nervous, nur für Money. Nervous, nur für Money. Miro, pass auf Bullen auf, ich bin nervös. Kripus in Zivil, oh Mann, ich bin nervös. Wieder nicht der Langsuff, ich geb mir Biss. Alles wird zu viel, langsam, ich werd nervös. Alles nur für Money, Money. Fokus nur auf Money, Money. Risiko für Money, Money. Alles nur für Money. Miro, pass auf Bullen auf, ich bin nervös. Kripus in Zivil, oh Mann, ich bin nervös. Wieder nicht der Langsuff.